Hurra, hurra, hurra, der Lucky, der ist da. Ich bin in den unteren Lagen etwas sicherer stimmlich. Ich bin voll da. Ich habe Nüsschen gegessen, der Lucky hat Kekse. Herzlich willkommen zu unserem spätwinterlichen Vorfrühlings. Es hat heute, ich weiß nicht, wie es hier war, in Bochum hat es nochmal geschneit. Ich erwachte, als überlege gerade, wie du es hinbekommen kannst, es nicht zu wissen, nachdem du dich durch hohe Schneewehen zu unserem Haus durchgefurcht hast. Nein, im Garten liegt noch ein bisschen Puderzucker. Ne, weil tatsächlich, also aus der Straßenbahn sah es dann hier eher nach kein Schnee aus. Bei uns war mehr. Aber das geht raus an unsere Hörerinnen und Hörer, die in sonnendurchfluteten Frühjahrstagen diese frische Ausgabe des Podcasts von Lucky und Fred hören und sich sagen, puh, ja. Lucky und Fred. Friedrich, wir müssen reden. über die SPD. Es lässt sich nicht. Ich finde, wenn man aus 20% Wahlergebnis 40% der Ministerien macht und noch dazu Finanz, Außen, Arbeit, Soziales, Umwelt, schwergewichtige Ministerien, klassische Justiz, also gefühlte 50% aus 20% gemacht. Und dann 100 Jahre, nachdem die SPD das Frauenwahlrecht zu ihrem großen Schaden übrigens damals miterfochten hat, auch mal eine Frau in der Spitze hat, wäre das so aus der Adlerperspektive, hey, okay. Ja, irgendwie so ins Ziel gestolpert, ne? Und so die Treppe rauf und ja, so jetzt die letzten Tage konnte man schon das Gefühl haben, ins Ziel gestorben. Und hey, das ist das erste Mal, also man sagte damals bei Rudolf Scharping, ist der Versuch einer ganzen Partei, sich mit einer einzigen Schlaftablette umzubringen. Jetzt sind sie einen Schritt weiter und es versucht ein Toter, sich umzubringen. Auch ein interessantes Experiment. Ist die SPD too big to fail? Also 450.000 Mitglieder und dann Wahlergebnisse, die mit der AfD rangeln? Bizarr. Ja, und woran liegt's? Also wo sind die entscheidenden Fehler gemacht worden in den letzten, naja, sagen wir mal 20 Jahren. Also vor 20 Jahren, kurze Erinnerung, mehr oder weniger auf jeden Tag, genau, vor 20 Jahren wurde Gerhard Schröder zum Ministerpräsidenten in Niedersachsen erfolgreich wiedergewählt und am gleichen Tag per Akklamation zum Kanzlerkandidaten, was dann auch ganz gut klappte. Der Lucky weiß Dinge von vor seiner Geburt. Oh. Ich finde, Schulz ist der Gegenschröder. Also Schulz ist zu Tode beraten. Der hat mit gekonnter, marktplatzkompatibler Verkaufe ständig das erklärt, was jetzt ihm Hubertus Heil oder Andrea Nahles oder wer auch immer geraten haben. Und dabei komplett vergessen, sich mal zu fragen, was will ich hier eigentlich? Und da war Schröder der Gegenentwurf. Der hat auf niemanden gehört, basta gesagt und CDU-FDP-Politik gemacht mit Agenda und Harz. Und beides hat jeweils die Partei ordentlich was gekostet. Was die Frage aufwirft, kann man eigentlich in der SPD sein und erfolgreich sein und am Ende ist es auch für die Partei erfolgreich? Also kann man, anders gefragt, kann SPD überhaupt funktionieren? Ich glaube, wenn die SPD von den vielen Gerechtigkeit, Solidarität, dass wir und so Claims abließe und einfach SPD, mach mit mir, was du willst, käme eine gewisse Linie rein, man würde es verstehen und es wäre so ein Ruf, den vielleicht Andrea Nahles hört. Ich finde ja, Andrea Nahles ist die Agro-Version von Angela Merkel, also Merkels Strategie, sitze am Fluss und warte, bis die Leichen deiner Feinde und so weiter, Buddha bei die Fische, das macht sie auf eine prollige Art. Nun fände ich es ebenfalls originell, wenn man einer ehedem angesehenen Proletenpartei vorwerfen wollte, dass ihre Vorsitzende prollig überkommt, alles fein. Ich habe einen interessanten Aufsatz gelesen bei stern.de. Das ist ein sogenanntes Contradictio in adjecto oder, um es volkstümlich zu formulieren, ein Oxymoron. Ich glaube, Oxymoron, dann Edgar Moron war mal SPD-Vorsitzender in Nordrhein-Westfalen. Sein Bruder Oxymoron ist ein Widerspruch in der Hinzufügung, etwa wie der Satz, ich konstruiere jetzt mal was. Ich habe neulich einen interessanten Aufsatz bei stern.de gelesen. Weiter geht's. Richtig. Und die Kernthese, und ich glaube sogar Überschrift war, Andrea Nahles ist das Herz der SPD, wo eine Journalistin, deren Namen ich leider vergessen habe, Entschuldigung, sehr schlüssig erklärt, warum Andrea Nahles, wie du schon sagst, die Verkörperung dieser Partei ist, im Prinzip all das ausmacht, was SPD ist, was man vielleicht auch ein bisschen vergessen hat in den letzten Jahrzehnten wegen Stromlinien, wegen Strompreiserhöhung, wegen so Leuten wie Schröder oder Gabriel oder sowas. Was Schulz natürlich auch schon wieder so ein bisschen war, so die Rückkehr zur alten Sozialdemokratie. Eine gesunde Raubauzigkeit. Ja, und das wäre Nahles quasi wirklich. Und sie sei, was ich auch nicht wusste, die erfolgreichste Ministerin im letzten Kabinett gewesen, weil wohl alles geklappt hat, was sie da angefasst hat. Ich habe es ehrlich gesagt nicht so mitbekommen. Rente, Mindestlohn. Also ich muss sagen, ich komme mit der Art von Andrea Nahles auch nicht so ganz klar. Ich finde die auch ein bisschen merkwürdig. Andererseits tut es mir auch ein bisschen leid, jetzt schon zu wissen, dass noch in den Nachrufen auf Andrea Nahles dereinst irgendwann Szenen gezeigt werden, wie sie im Bundestag Pippi Langstrumpf-Lieder singt. Wir haben bei Zack vor vielen hundert Jahren mal den Mannheimer Parteitag begleitet und wie es sich für ein junges, frisches Politikmagazin gehörte, uns an die Spuren der SPD-Juso-Vorsitzenden geheftet, die bis in die erste Nacht hinein sagte, ja, da ist schlechte Stimmung, aber der Rudolf bleibt Vorsitzender und dann in offenen Jubel ausbrach, als Oskar putschte. Eine Oskaristin war, eine große Anhängerin von Lafontaine, die da Wendehälsigkeit bewiesen hat oder eigentlich sich links in der SPD positioniert hat. Und da ist sie halt noch eine junge, frische Juso-Vorsitzende, jetzt ist sie eine junge, frische Parteivorsitzende. Maurers Tochter aus der Eifel, berüchtigtes Autokennzeichen Mayen, weil da Nürburgring, und so fahren die auch alle. Und ihr Vater hat, glaube ich, bei Bauarbeiten am Nürburgring mitgearbeitet. Das ist ja fast eine proletarische Abkunft, Maurer. Ja. Polier dir die Fresse, daher kommt es wahrscheinlich ein bisschen. Ah, ja, natürlich. Das war zu Hause üblich. Und warum nicht mal eine aus der Eifel? Eine der ärmsten Regionen, praktisch das Irland Nordrhein-Westfalens. Wie gesagt, aus der Adlerperspektive würde ich sagen, schade um die Jungs. Haben sich alle gegenseitig niedergemetzelt. Tut mir super leid für den Schulz. Ja. Aber ich fürchte eben zu Führungspersönlichkeit gehört auch ein Teil, leck mich alle am Arsch, mach jetzt, was ich will. Ja. Und das hat er, glaube ich, nur am Wahlabend eine Stunde lang in der Elefantenrunde gemacht. Und dann ist er leider davon auch wieder weggegangen. Auch interessant, dass auch so Elefantenrunden quasi dann so den Kern eines Politikers irgendwie nochmal extrapolieren können. Also die legendäre Elefantenrunde 2005, die Gerhard Schröder das Amt gekostet hat. Das Gemetzel zwischen Brandt, Strauß, Kohl war auch so eine Runde. Ja. Und heißt es künftig Löwinnenrunde, Hashtag MeToo? Das ist eine gute Frage. Also wenn dann, weil du landest ja sonst bei Elefantenkuh. Das geht überhaupt nicht. Ja, aber das könnte doch schon irgendwie ganz interessant werden, wenn dann da irgendwann mal in dieser Berliner Runde Merkel, Nahles, Frau Lindner, Frau Weidel. Frau, wie heißt die? Baerbock? Annalena Baerbock. Von den Grünen. Über die Grünen müssen wir gleich noch sprechen, weil ich glaube, die sind jetzt aber wirklich mal... Könnte die nicht Laura Dahlmeier heißen? Ich kriege sehr viel mehr Push-Nachrichten über Laura Dahlmeier als über Annalena Baerbock. Und ich kenne sie beide nicht. Ja, die Grünen, das ist ja so eine Sache. Also ich meine, die Grünen standen schon mal in Umfragen bei 25%. Ja. Es ist gerade 6 Jahre her. Insider-Information, Cem Özdemir wird der neue Kretschmann. Cool, ne? Ja, der Kretschmann hat eine furiose Rede, eine Heiligsprechung auf dem Parteitag auf Cem zum Abschied gehalten und da konnte man das schon so ein bisschen ahnen, dass der sich sagt, jetzt haben wir mal in einem Bundesland gar einen Ministerpräsidenten und wenn ich mal keinen Bock mehr habe oder das Zipperlein, dann, und da wäre es mir eine super Besetzung, der, wie er sich selbst nennt, Spätzle-Türke kommt daher und der ist zu jung, um hinzuschmeißen oder einfach dick zu werden wie Joschka Fischer. Klar, außerdem wäre das in einem Land, in dem die AfD auch so richtig, ich glaube... Seriös. Erfolgreichstes Bundesland außerhalb des Ostens. Sie muss ab und zu ein paar Antisemiten rausschmeißen, aber... Ja, also in einem Land, wo die AfD so stark ist wie in Baden-Württemberg, fände ich das auch ein schickes Signal, nochmal zu sagen. So. Genau. Ja, die Grünen, warum über die reden? Weil die ja jetzt mit Robert Habeck den neuen Shootingstar haben und... Glaub, dass sowohl Habeck als auch Baerbock gute Leute sind, dass das interessant wird und spannend wird und dass es vielleicht, dass die jetzt es auch hinkriegen, mal irgendwie erstens Persönlichkeiten jetzt aufzubauen, die funktionieren und vielleicht auch Themen zu setzen, was wichtig wäre für die Grünen. Das größte Problem der Grünen könnten wieder die Medien sein, weil du hast es beim Parteitag schon gemerkt, das war schon wieder so eine Habeck-Verliebtheit, das erinnerte schon fast wieder an den Schulz-Zug. Oh weia, das darf nicht passieren. Und ich glaube, dass zu einem guten Teil die Misserfolgsgeschichte von Martin Schulz natürlich auch eine Medienrezeptionsgeschichte ist, weil so von 0 auf 100 und von 100 auf 0, das ist schon traurig. Lucky ringt jetzt ein bisschen mit sich, weil er die ganze Zeit den Vergleich Daniel Kübelböck vermeiden möchte. Gurkenlaster. Ja. Die Grünen, Habeck vorneweg, versuchen ja jetzt auch wieder mehr von Bewegung zu sprechen. Also die Partei vielleicht als Skelett oder Rückenmark oder organisatorisches Angebot an Bewegungen. Das hat ausgerechnet Frau Wagenknecht auch über eine parteiübergreifende linke Bewegung gesagt, wo vermutlich sie als Linke in der Linkspartei und ihr Gatte als Dissident aus der SPD biografisch nicht das liebevollste Angebot an SPD und Grüne sind. Sie dafür aber immer wieder liebevolle Angebote in Richtung AfD unterbreitet. Das ist das Problem, weswegen mir das, wäre ich Sozialdemokrat, auch schwerfallen würde zu sagen, na endlich die große Sammlungsbewegung links. Nur als Antwort auf deine Frage, wann ging das richtig schief mit der SPD, als sie in die Not kam, sich gegen eine linke Partei abzugrenzen. Und alle Wut von Merkel muss weg über jetzt muss aber eine ganz grundlegend andere Politik her, nicht mehr automatisch bei der SPD zu Hause war. Oder sie das auch hat zischen lassen. Bis in den Wahlkampf hinein, als sie nach dieser drolligen Niederlage an der Saar auch sofort die Option R2G weggeworfen hat und damit den Restwahlkampf geführt hat ohne Machtoptionen. Im Prinzip wieder mit der Kernaussage, wählt uns, dann kriegt ihr Merkel. Und das, so haben die Leute auch reagiert. Ich glaube, das ist der Kern des Ärgers. Die Grünen, Dieselausstieg, überhaupt Verbrennungsmotorausstieg, Ausstieg aus Braunkohle, aus Steinkohle, aus der ganzen Verbrennungstechnologie wäre ein Projekt, was die Grünen inhaltlich treiben könnten. Die FDP mit allerhand tollen Vergünstigungen und oh, die armen Unternehmen politischen Maßnahmen puffern würde und die CDU der Bevölkerung verkaufen könnte. Und es ist das Projekt, was ansteht. Was du vorschlägst, klingt wie eine Jamaika-Koalition. Genau. Und das, finde ich, ist die große Verantwortungslosigkeit der FDP. Die große Verantwortungslosigkeit vor allem von Christian Lindner, der das ja quasi im Alleingang. Mich erinnert das an den Heizer an der E-Lok, also was britische Gewerkschaften wirklich absurde Erfolge feierten und damit den Fortschritt, den letztlich wissenschaftlich-industriellen Fortschritt aufhielten. Großbritannien hat heute keine Automobilindustrie mehr, hat keine Montanindustrie mehr, gar nichts mehr und ist ein wirtschaftlich radikalisiertes Land. Und die FDP hätte es hier in der Hand gehabt zu sagen, entweder kaufen die Leute morgen chinesische Elektroautos oder wir machen jetzt was. Deswegen finde ich das vor allen Dingen eine brutal wirtschaftsfeindliche Situation, in der wir jetzt sind. Denn dass sich CDU und SPD immer als alte Industrieparteien darauf einigen, noch ein bisschen Braunkohle, noch ein bisschen Steinkohle, machen wir noch weiter und der Automobilindustrie, aber die Arbeitsplätze, die IG Metall hat schlechte Laune, das ist völlig erwartbar. Das heißt, wir kriegen jetzt eine Koalition, die im günstigsten Fall 4 Jahre zu spät kommt. Und die im Prinzip auch keine Ideen hat. Also in der gleichen Woche, in der die Große Koalition verkündet hat, so das hier wäre jetzt unser Papier und Folgendes wollen wir machen, hat Schweden ein Verbot von Mikroplastik, ich glaube, durchgesetzt oder zumindest angekündigt, wo man sagen kann, ist jetzt vielleicht Special Interest, aber ist mal ein Thema, das die Leute beschäftigt und ist mal was, was man einfach mal so auf die Agenda setzen kann. Tut auch nicht richtig weh, ist gut für die Umwelt. Ja. Also einfach mal ein überraschendes Thema auf die Agenda setzen, so wie fahrscheinloser Nahverkehr. Völlig überraschend. Finde ich geil. Also ich finde das eine sehr gute Idee. Fast 200 Seiten Koalitionsvertrag und dann kommt Erdogan, Syrien, Ukraine, Trump, europäische Finanzen. Im Moment, Außenpolitik findet seit einem halben Jahr nicht mehr statt. Genau, deswegen läuft die auch so gut. Dafür haben sie die Klimaziele gekippt. Ja, das ist der andere Punkt, auf den die FDP wahrscheinlich stolz ist, weil sie das, wir kriegen jetzt eine FDP-Politik von einer Regierung, die von der FDP den ganzen Tag angeschimpft wird. Cool. Und ansonsten gibt es jede Menge Themen wie Digitalisierung, kommt so ein bisschen drin vor, kriegen wo sich alle drüber lustig machen, weil es irgendwie so klingt wie irgendwelche Entwürfe aus den 90ern. Das ganze Hebammenproblem, also mit Versicherungsschutz und sowas, das Frauen teilweise 50 Kilometer fahren müssen, um zu entbinden und sowas, ist noch überhaupt nicht angegangen worden. Und das in einer Zeit, wo statistisch gesehen jetzt wirklich die geburtenstarken Jahrgänge wiederkommen, überraschenderweise. Und zwar trotz der Familienpolitik der Bundesregierung. Und es gibt so viele Themen, die man sich irgendwie hätte nehmen können, auch einfach nur, um zu zeigen, wir haben übrigens auch unter anderem ein, zwei Ideen gehabt. Ja. Was ist mit einem Familiensplitting statt eines Ehegattensplitting? Ja. Also Steuervorteile für die, die halt einfach sich um Kinder kümmern. Gibt es jetzt ein Einwanderungsgesetz? War ja mal so ein Thema in der letzten Legislatur, Migration. The fuck don't know. Wir sind unzufrieden. Hallo Politik, ihr da oben. Und dann hast du noch dieses Dilemma der Sprache, nämlich dass die SPD permanent von subsidiären Schutz. Ah, subsidiärer Schutz. Und die Hitsingle der SPD, die sachgrundlose Befristung. Ja. Das ist denen so in die DNA gegangen, die sagen dieses Wort im Interview 10-mal und niemand, absolut niemand der Zielgruppe versteht, worum es geht. Da sitzen Menschen zu Hause, die kriegen irgendwie immer nur Arbeitsverträge fürs nächste Jahr und können sich kein Haus, Familie, irgendwas leisten in dem Sinne, weil sie halt immer nur Kurzzeitverträge bekommen. Und die sitzen zu Hause und sagen, warum macht denn niemand was für uns? Und die SPD sagt, und wir müssen gegen die sachgrundlose Befristung vorgehen. Und die Leute da draußen sagen, und warum tut niemand was gegen unsere kurzen Arbeitsverträge? Und die SPD sagt, ja, aber wir müssen gegen die... Und ich verstehe das nicht. Und was ist... Also, so können doch nur Leute reden, die komplett den Bezug zur Menschheit verloren haben. Also, jeder Mensch, der irgendwann mal versucht hat, ein Behördenschreiben sinnentnehmend zu lesen, sagt doch bei sachgrundloser Befristung, ach, warum kann ich einfach sagen, und wir kämpfen gegen befristete Arbeitsverträge. Bam, 5% mehr. Ich habe mir auf der Homepage von Verdi die bestehende Gesetzgebung angeguckt, nach der das schon so lupenrein abgezirkelt ist, dass man sagt, du kannst, ein Sachgrund zur Befristung ist zum Beispiel die Erprobung des Mitarbeiters. Ein Sachgrund zur Befristung ist, wenn die Möglichkeit besteht, dass aus biologischen Gründen seine Arbeitskraft nachlässt. Das ist so für Fußballspieler und Schlagersänger. Also die anerkannten Sachgründe, mit denen du befristen kannst, das ist ein solches Universum von Frechheiten einem Mitarbeiter. Ich will mal sagen, wie blöd sind Deutschlands Personalchefs? Können wir die Frage bitte mal stellen? Du kriegst eine schöne Bewerbungsmappe, du kannst 1, 2, 3 Vorstellungsgespräche führen oder sogar ein Recruitment machen und dann stellst du jemanden an für ein Jahr, weil du eigentlich dem sagst, ich bin zu blöd zu erkennen, ob du ein guter Mitarbeiter bist. So, das ist ein Problem der Personalchefs. Und wenn ich als Arbeitgeber dann sage, okay, ich habe die Bewerbungsmappe gelesen, ich habe mit dem Typen geredet, ich habe mich vielleicht noch ein bisschen erkundigt, ich stelle den an, dann bin ich in der Verantwortung. Also der Teil ist komplett absurd. Neben dem, dass ich dir völlig recht gebe, für das Banner Schluss mit der sachgrundlosen Befristung von Arbeitsverträgen nach den Artikeln des Arbeitsschutzgesetzes und so weiter. Dahinter wird sich keine millionenköpfige Marschsäule zum Brandenburger Tor formieren. Das ist klar. Ist Kevin Kühnert die Hoffnung? Ich finde den ja in seiner Rhetorik circa 54 Jahre alt. Und der wäre es gewesen, der hätte sagen müssen, okay, wir wollen die GroKo nicht, wir wollen eigentlich nicht mehr mit der Merkel, wir sind unzufrieden mit dem Zickzack-Kurs der Parteiführung und Martin Schulz. Aber Freunde, das ist alles nur Genörgel, wenn wir nicht sagen, wir wollen eine linke Regierung. Und auch wenn es schmutzig wird, wir wollen mit Grün und Links den Wählern eine Mehrheit anbieten. Wir werden uns da furchtbar ärgern mit Wagenknecht, wir werden Riesenspaß haben mit Ramelow. Wir werden mit Habeck irgendwie klarkommen und mit anderen nicht, weil die abkotzen, dass jetzt Grün mit Links und Bürgerrechte und Aufbruch und DDR, schlimme Sache, SED, Stasi. Aber wir wollen verdammt nochmal diese linke Mehrheit, die es 2005 bis 2009 und 2013 bis 2017 im Wahlergebnis gegeben hat, einfach mal die PS auf die Straße bringen und nicht den Wähler bescheißen. Und da er diesen entscheidenden Schritt nicht gegangen ist, sondern im Grunde ja irgendwie mitregieren, aber anders, würde er meine Stimme nicht bekommen. Warst du kurz davor, in die SPD einzutreten? Ich habe ungefähr 2 Minuten mit dem Gedanken gespielt. Ja. Lag bei mir auch so. Aber was immerhin, so lange mal in meinem Leben. Ja, genau. Das hat ja auch wieder die Debatte bestärkt um junge Leute in der Politik oder anderswo. Ich habe es hier, glaube ich, schon mehrfach erwähnt im Podcast. Ich habe eigentlich so ein gewisses Problem mit gleichaltrigen, etwas älteren, etwas jüngeren Menschen in verantwortungsvollen Positionen, weil ich mir immer denke, okay, wenn die so sind wie ich, dann sind die vielleicht gar nicht so der Verantwortung gewachsen. Hattest und du? Dann ist mir aufgefallen, ihr Babyboomer, ja, ihr seid der Verantwortung vielleicht auch gar nicht so gewachsen. Also wenn ich mir angucke, was die alten Leute, die älteren Leute in der Politik, in der Wirtschaft, sonst wo so veranstalten, dann drängt sich das Gefühl auf, ja, die können besser verkaufen, dass sie keine Ahnung haben. Die können hier breitbeinig und breitschultrig durch die Gegend gehen und alles kaputt machen und sagen, haha, läuft auch super. Und unsere Generation ist dann vielleicht ein bisschen selbstkritischer und deswegen läuft das alles nicht so rund. Aber ich glaube, Alter ist kein Grund für Kompetenz. Also beobachtest du, dass es in deiner Generation, in noch jüngeren Generationen, das gibt, was wir, meine Generation, noch ältere Generationen, sich immer nur wünschen? Work-Life-Balance? Du meinst das einfache Beispiel, dass Männer zu Hause bleiben, wenn ihre Kinder geboren werden? Dass man sich in Projekte so reinhaut, wie wir das als Studenten vielleicht vor 30, 40 Jahren auch bis 4 Uhr im Sender und um 6 Uhr wieder beim Pförtner stehen. Und dann aber mit der gleichen Entschiedenheit sagt, ich bin jetzt mal auf Weltreise, Anja, leck mich. Ja, also das ist, ich kann natürlich dann auch wieder nur so für die kleine abgezirkelte Peer Group. Ist aber doch leider geil. Ist doch großartig. Also der Klassiker, ich werde an meinen Enkeln wieder gut machen, was ich bei meinen Kindern versäumt habe, ist ja, lügst du dir die Taschen voll. Ja, aber ich möchte jetzt mehr junge Menschen in der Politik sehen. Heute in der Zeit, große Geschichte, 5 junge Menschen aus den 5 regulären Parteien, wie ich sie nennen möchte, sagen, wir müssen mehr gemeinsam arbeiten, wir müssen Politik über alle Unterschiede und alle Parteigrenzen hinweg machen, wir müssen für Projekte arbeiten und nicht irgendwie hier dieses politische Abgrenzen, Gräbenkämpfe und sowas. Also ich habe so ein bisschen immer noch Hoffnung, dass wenn die, also nicht nur du, sondern die noch älteren Menschen noch älter endlich mal so abgeräumt sind. Abgeräumt sind. Gut, dass ich nicht zuhöre. Die Frage ist doch nicht, ob junge Menschen in die Politik kommen, du Lausebengel, sondern ob Politik in die jungen Menschen kommt. Und da gilt es fein zu unterscheiden zwischen Politik und Parteipolitik. Ja. Weil die alte Debatte ist ja immer nur, dass alles dann erfolgreich gelungen ist, wenn die alle zur Windelunion oder zu Schülerliberalen gehen und im Grunde vom System einkassiert sind. Und wir haben jetzt sicherlich in meiner Generation, aber auch in denen jetzt so, 50, 45, 40, 35, das sind Leute, die sind auf der Schule gekapert worden von politischen Jugendorganisationen. Die haben, ob sie nun Lindner oder Westerwelle heißen, schlechte oder gar keine Erfahrung mit Marktwirtschaft, mit dem Job gemacht. Und wir haben ein Parlament, wo nicht mehr die Frage ist, gibt es denn da überhaupt noch einen Arbeiter oder einen Bauern oder sind das alles Beamte? Nein, wir haben ein Parlament, das bis auf zum Beispiel AfD, zum Beispiel Linkspartei randvoll ist mit Leuten, die den Beruf Politik erlernt haben. Und dadurch auch diese Realitätsferne haben, die du eben angesprochen hast. Und der Schlüssel liegt meines Erachtens nicht mehr darin, wie kriegt man junge Leute in die Parteipolitik, sondern wie kriegt man die aus diesem Parteidenken raus zu sowas, wie du das eben angesprochen hast. Nämlich wir haben hier in diesem Punkt ein gemeinsames Interesse, ob du jetzt ansonsten X oder Y ankreuzt, scheißegal, aber Diesel muss weg. Und das ist diese Bewegungsdenke, die, glaube ich, auch Habeck vertritt. Was für eine coole Antwort. Ja, mir kommt diese Sendung so wird finanziell auf, so. Diese Sendung wird finanziell sehr zu Unrecht nicht unterstützt von der Bundeszentrale für politische Bildung. Beim letzten Mal haben wir noch drüber gesprochen mit deiner lieben Frau. Jetzt ist es soweit, Deutschland hat seinen ersten großen MeToo-Fall. Professor, Doktor? Ja. In jedem Fall mit Mini-Pli und gefärbt, Dieter Wedel. Ja. Also so, ich will jetzt nicht männerstutenbissig sein, aber so wie der aussieht, wie kann ich das jetzt sagen? Ja, hätte der Mann eine Chance auf Sex ohne Anwendung von Gewalt? Bei mir nicht. Ingrid Steger sagt auf alle Fälle, die Frauen haben ihm zu Füßen gelegen. Ja, was ist das eigentlich? Also, ich meine, wir können uns beide nicht vorstellen, wie das ist, kleiner Mann zu sein. Was uns Männern angekreidet wird, ist halt, dass wir visual triggerbar sind und überall hingucken. Bei Frauen umgekehrt ist für mich nicht aufgeklärt, wo gucken eigentlich dann Frauen hin, wenn sie sagen, boah, Dieter Wedel, nach Macht, nach Despotie, nach Kreditkarte, nach Mercedes. Wohin gucken die denn bitte, wenn die mit so einem sich überhaupt? Also ich glaube, der hatte natürlich schon gerade dann so in den 80ern, 90ern und sowas so die Aura des erfolgreichen. Mach mich berühmt? Ja. Puh. Also vielleicht noch nicht mal, also das unterstellt ja schon so ein bisschen karrieristisches Denken und sowas, so ein bisschen Hintergedanken. Vielleicht ist es einfach so, das strahlt das einfach aus irgendwie. Ich kann halt hier die großen Budgets ja wirklich auch überziehen und verschieben und mache hier die erfolgreichen Mehrteiler und sowas. Und man, also ich habe, glaube ich, bewusst nichts von ihm gesehen, außer vielleicht so eine halbe Folge Schattenmann damals oder Semmelings. Das Original oder das zweite dann? Also weil fürs Original war ich, glaube ich, noch nicht geboren. Mhm. Und, aber legendärer Ruf, dieser Produktion. Ja. Großer Regisseur, toller Serienmacher. Aber, also natürlich jetzt kein Sender wird das mehr ausstrahlen, aber man müsste vielleicht wirklich nochmal zurückkehren und sich das angucken und sagen, war das jetzt eigentlich so doll oder war er einfach nur einer von 2 Regisseuren in Deutschland? Es war schon erfolgreich und es war diese Alltagsgeschichte über eine kleine typische deutsche Spießerfamilie, die sich ein Haus baut und in Irrungen und Wirrungen schlimme Dinge erlebt. Das passte schon auch in so einen nach 68er Zeitgeist rein, dass jetzt mal das ganz normale Leben der ganz normalen Menschen auf gut sozialdemokratisch auch im Fernsehspiel thematisiert wird. Also es war sozusagen die gesoftete Variante von Ekel Alfred. Man hat sich damals diesen Erzählthemen zugewandt und hätte immer gedacht, boah, der Regisseur ist aber ein fortschrittlicher, toll. Ich kann es halt inhaltlich überhaupt nicht beurteilen. Was ja jetzt auffällt, ist, dass es wohl deutlich ein strukturelles Problem gegeben hat. Und ja, haben wir uns auch letztes Mal drüber unterhalten. Es fällt jetzt auch auf, dass es alle wussten. Was ich faszinierend finde, ist ein Aktenordner beim Saarländischen Rundfunk. Richtig. Da hast du das Prinzip Deutschland ja irgendwie so in so einer Nussschale so. Wir haben das natürlich alles noch schriftlich von vor 40 Jahren, hat halt sich nur keiner drum gekümmert. Mhm. Also, ja. Hm, zwei Frauen schwer verletzt, konnten beide nicht mehr arbeiten. Alles klar. Mhm. Ja, Marol schrieb in seinem Tagesspiegel-Checkpoint, den wir auch an dieser Stelle wieder herzlich empfehlen wollen, es ist eben auch kein Fall bekannt, wo ein nur despotischer Regisseur seinem kompletten Ensemble gegenüberstand, das gesagt hat, du hast dich gestern so scheiße benommen, heute ist mal nicht. Das ist ja sonst Wohlfall, immer zu sagen, nur der Wedel oder nur der X oder nur der Y, sondern es ist tatsächlich, also die Einladung ist ja, wir hatten mal einen Moderator, der fand es lustig, den Warm-Upper zu foppen. Und ja, dieser Moderator ist dann vor der Show ein bisschen Lampenfieber, Testosteron bis in alle Haarspitzen. Der baut sich auf, jetzt gleich die riesen Rampensau zu sein. Und er saut halt den Warm-Upper ab. Der Warm-Upper bereitet das Publikum vor, informiert die Leute, lässt die mal Probe klatschen, informiert sie über die Umstände im Studio, ist ein lieber Kerl. Und dann kommt der Moderator und macht ihn nieder. Das braucht er für sein Ego irgendwie. An der Stelle, wo der Moderator in diesem Niedermachen darauf anspielt, dass der Warm-Upper schwul ist, habe ich zum Beispiel versagt, weil da hätte ich den Moderator rausschmeißen müssen. Das ist ja nicht nur Mann vergreift sich an Frau oder Frau wird Opfer von Mann, sondern auf diese Weise genauso. Und ja, mir kam das dann zu Ohren, es war mies, der mit dem Warm-Upper geredet und ja, meine Ausrede könnte jetzt sein, dass der Kollege dann gesagt hat, es ist genug Skandal, das wird nicht wieder vorkommen, also weil es dann, wir es auch thematisiert haben, aber ich habe diesem Moderator auch nie gesagt, rote Karte. Und das nehme ich daraus mit. Klar, dass man genauer, wenn man auch Verantwortung an irgendeinem Ende einer Produktion trägt, nicht nur sagen muss, ja, es sind halt alles Arschlöcher, aber das Publikum will sie sehen oder das Publikum will ihre Arbeit sehen. Und dass man dann tatsächlich auch mal sagen muss, das geht nicht. Es ist natürlich in den Sendern so, da sitzen dann die auch zumeist männlichen Redakteure, die natürlich auf den Grimme-Preis schielen, auf den Fernsehpreis, wo sie als verantwortlicher oder auch nur auf eine geile Quote. Ja, oder auf die Quote, wo sie als verantwortlicher Redakteur dann mitgenannt, mit auf die Bühne dürfen und sowas, was auch ihr Setting wieder steigert. Außer bei RTL, da schaden Grimme-Preise, glaube ich. Aber ich glaube, auch da kommt langsam so ein Generationenwechsel. Es sind mehr Frauen da. Das ist wahrscheinlich jetzt deutlich mehr Aufmerksamkeit für das Thema da und sowas. Also auch da so ein bisschen Hoffnung. Ich glaube, wenn ich nochmal so eine Gelegenheit oder so eine Aufgabe bekäme, dass ich, wenn ich dann zu dem Moderator ging und sagte, das war's, Junge, das geht hier nicht, dann sage ich Stichwort Hashtag und Stichwort Debatte und Stichwort Wedel und dann werde ich einen anderen Rückhalt haben. Also ich glaube, ich habe damals auch wirklich überlegt, wenn ich dem Moderator sage, du hast hier einen sexuellen Übergriff verübt und wenn es auch nur verbal war, aber du hast den Kollegen bloßgestellt, da fragt man schon mal vorher, hat jemand vor 120 Leuten geoutet, ohne den vorher zu fragen, ob er das möchte. Ganz klar, sexueller Übergriff, Machtübergriff auch. Klar, der Moderator ist morgen bei einer anderen Produktionsfirma, der Sender sagt sich, der Produzent spinnt, stell dich nicht so an, ja, Moderatoren weiß man ja und so. Klar, das ist eine wirtschaftliche Mutprobe und ich glaube, mit so einer Debatte, wie die jetzt geführt wurde, habe ich ein anderes Standing, zu sagen, ey, du weißt doch, das geht nicht. Und das finde ich schon ein produktives Ergebnis. Seit gestern macht ein Spiegel Online-Interview mit Sebastian Schipper, dem Schauspieler und vor allem aber Regisseur von Absolute Giganten und Victoria, die Runde, das sehr gefeiert wird von Männern und Frauen gleichermaßen, von Feministinnen, weil oder obwohl Schipper im Prinzip banalste Dinge sagt, die eigentlich Standard sein müssten, nämlich zum Beispiel, was soll das für ein Flirt sein, bei dem sich eine Seite hinterher scheiße fühlt? Mhm. Oder auch erzählt, wie es war, mit Dieter Wedel zu arbeiten und wie er sich auch damals als Schauspieler, als kleiner, unbedeutender Schauspieler irgendwie halt nicht getraut hat, da irgendwas zu unternehmen. Und es ist ein tolles, spannendes Interview, zu Lektüre empfohlen. Es ist ein bisschen überraschend und erschütternd, dass das jetzt so gefeiert wird und so hochgehängt wird, weil es eigentlich banalste Grundsätze referiert, aber auch so toll auf den Punkt bringt. Und wo man auch nochmal feststellt, also Schipper ist halt Schauspieler, Regisseur und Drehbuchautor. Und bei einigen Interviews mit Schauspielern und leider auch Schauspielerinnen in den letzten Wochen habe ich immer wieder gedacht, es gibt einen Grund, warum diese Menschen sonst Texte vortragen, die ihnen Profis geschrieben haben. Also ja, ich glaube, es war ein Reflex darauf, dass Ulrich Tukur dann wiederum Wedel beigesprungen ist und jetzt er darauf wiederum antwortet. Also das hat ihm auch nochmal Wumms gegeben. Ne? Ja. Ach, ekelig. Ekelig. Ja. Und mit in diese Debatte um MeToo und Frauen, Männer, alles, kam dann plötzlich noch die überraschende, nicht nur Feuilleton-Debatte, sondern wir sprechen überall darüber und regen uns überall darüber auf, um ein Gedicht von Eugen Gomringer. Unseren Hörern müssen wir das nicht erklären. Eugen Gomringer, 93 Jahre alt, bolivianisch-schweizerischer Autor, Vertreter der konkreten Poesie, hat eine Wand beschriftet, ist jetzt das Falsche. An einer Berliner Hochschule steht ein Gedicht. Und das Gedicht besteht, ich glaube, wesentlich aus den Worten Allee, Bäume. Wir haben es vorliegen. Der Redaktion liegen Unterlagen vor. In der deutschen Übersetzung, ich darf kurz Avenidas von Eugen Gomringer. Alleen. Alleen und Blumen. Blumen. Blumen und Frauen. Alleen. Alleen und Frauen. Alleen und Blumen und Frauen und ein Bewunderer. Ich finde das Alleen und blumenfeindlich. Also da wird doch die Blume herabgewürdigt zu einem Objekt der Bewunderung, obwohl sie vielleicht gerade ihre Tage hat und das nicht möchte. Oder jetzt bin ich tot. Ja, ja, also diese Hochschule hat in Gestalt ihrer Studentinnen Kreuzchen, großes I, Wacker, Wacker, gesagt, das sei frauenfeindlich. Der Bewunderer würde da die in dem Gedicht enthaltenen Mädchen und man wolle jetzt einen Wettbewerb und da müsste jetzt auch mal ein feministisches Gedicht hin. Also in dem Asterbrief stand, dass ihnen klar sei, dass das Gedicht selbst nicht sexistisch sei. Und was ich super spannend finde, was ich als Germanist wirklich toll finde, ist, dass jetzt plötzlich mit Hermeneutik hantiert wird. Und das Gedichtanalyse plötzlich ein großes Thema ist. Und ich denke so, yes, und jetzt das Ganze jeden Tag und oder einmal im Monat, ein Gedicht. Das finde ich. Muss es nicht Frau Menneutig heißen? Und natürlich, wenn du erstmal das Gedicht als solches nimmst, werkimmanent betrachtest und sowas, gibt es da nichts dran zu kritisieren. Und also so wie ich den Brief des Asta verstehe, finden die das Gedicht auch gar nicht so schlimm. Das Problem ist, dass wohl der Platz da an dieser Hochschule und die U-Bahn-Station und sowas, dass das für Frauen eh ein unangenehmer Ort ist. Dass du da, wenn du in der Dämmerung, in der Dunkelheit lang gehst, irgendwie als Frau schon echt Angst haben musst. Hochschulen sind auch für Männer unangenehme Orte. 22 Fachsemester, kein Abschluss. Aber dass wenn du da lang gehst und irgendwie so merkwürdige Typen da rumlungern und du weißt nicht, was haben die vor und dann siehst du noch so ein Gedicht, das jetzt an sich natürlich erstmal gar nichts so damit zu tun hat, dass das eine unangenehme Atmosphäre erzeugt und so ein bisschen wie Hohn wirkt. Und das Argument, finde ich, muss man sich anhören und das kann ich auch so ein bisschen verstehen. Das ist so ähnlich, als wenn du irgendwie am Hauptbahnhof, da wo regelmäßig Taschendiebe rumlaufen, wenn du da irgendwie eine große Textpassage aus Die Räuber an die Wand packst. Würde mich überhaupt nicht stören. Warum willst du das verstehen, dass die gegen dieses Gedicht angehen, weil das in der Gegend rumhängt. Also ich könnte genauso gut argumentieren, so, ihr Stramsäcke da unten, die ihr den Studentinnen, die zur Hochschule eilen, mit eurer Bedrohlichkeit das Gefühl vermitteln, dass hier eine schlechte Aufladung in der Luft ist. So geht Erotik. Man bewundert die Blumen, die Bäume und wenn's denn sein muss, ich verstehe es persönlich gar nicht, die Frauen. Und dann ist es eine tolle Nachricht. Hallo, bewundern, nicht lästig fallen. Kann ich genauso gut argumentieren. Es ist mindestens so bescheuert wie die Argumentation des Asta, aber leicht hergestellt. Aber deine Frage ist doch verräterisch. Warum willst du das verstehen? Die ist nicht verräterisch, sondern völlig rhetorisch. Warum willst du das eigentlich verstehen? Warum weigern sich so viele in der Debatte auch mal nur für eine Sekunde verstehen zu wollen, was der Standpunkt des Asta ist. Warum gucken die sich nicht den Brief an, um den es geht? Warum werden sofort die ganz großen Geschütze aufgefahren und Meinungsfreiheit und Zensur und der sowieso etwas irre Axel Springer Verlag beschließt, sofort das Gedicht auf seine Laufschrift zu packen und Friedennis wegzulassen und dafür erstmal, also ich weiß nicht, wie Dennis Yücel das findet, der jetzt seit 365 Tagen, 66, 67. Ich wäre dafür, dass wir in den nächsten Wochen die Meldung bekommen, Ex-Bundespräsident, Alt-Bundespräsident Christian Wulff nutzt seine hervorragenden Türkei-Kontakte, um Dennis Yücel aus der Haft zu holen. Und dann ist aber mal die Kanzlerfrage in der CDU neu gewürfelt. Das ist ja eine Rekrutmentpolitik bei der ganzen Springer-Gruppe, so wie sie auch Benjamin von Stuckrad eingesammelt haben und so junge oder gefühlt junge wilde Federn. Ob die mit jeder Meinung von Dennis Yücel, die er hier so geschrieben hat, übereinstimmen. Wir erinnern uns, wie Jürgen Trittin in der Illner Show Ines Pohl aus dem Nichts als Schweinejournalistin angegriffen hat. Da ging es um einen Artikel von Dennis Yücel. Also die standen nicht alle immer so hinter dem Kollegen, wie sie es anständigerweise... Ich Auseinandersetzung mit ihm schon. Mit Dennis? Ja. Ja, was denn? Ich weiß gar nicht mehr, worum es ging, ehrlich gesagt. Wie so oft. Aber wir haben uns auch irgendwie auch öffentlich bekriegt. Du hast es auf die Art auch in den Nachruf für Professor Thomas Live geschafft. Das stimmt, ja. Not bad. Das ist, wenn das meine Rolle sein soll, bitte. Gut. Du sollst undankbar gegenüber den weisen Ratschlägen eines erfahrenen Investigativkollegen gewesen sein. War es so? Ja, ich habe die Geschichte auch noch ein bisschen anders, also der Ausgang, ich habe den Ausgang noch ein bisschen anders in Erinnerung, denn also im Nachruf steht ja versöhnlich, dass es am nächsten Tag alles gegessen war. Also in meiner Erinnerung hat er danach nie wieder ein Wort mit mir gesprochen. Aber hat aber auch nichts über deine sexuellen Präferenzen gesagt? Nee. Okay. Also wer den Podcast ganz gehört hat, mein lieber Scholli. Es ist aber auch, wir sind jetzt gerade so bei der Binnenhandlung, also wir waren... Dennis Yücel, Grominger-Gedicht. So, also pass auf, so. Also Springer. Christian Wulff holt den da raus, ich glaube da dran. Finde ja? Ich geil. Okay, Springer. Ja. Haben den, haben den nur geholt und für Springer möchte niemand arbeiten. Na, nicht ist, mal Tanit Koch. Ist, die schmücken sich, ja, nicht mal die Chefredakteurin der Bild sagen, nee, die ist, glaube ich, gegangen, weil sie an Johanna ohne Land war, weil es ja den Chefredakteur der Chefredakteure bei der Bild gibt und der macht, was er will. Ja, und also. Und das ist ein Mann. Ja, und mit Julian Reichelt möchte man unter keinen Umständen. Fanden Sie es auch elegant, wie ich es vermieden habe, den Namen auszusprechen und. Mein jugendlicher, tollpatschiger Kollege wie ein wildes Füllen in der Märzensonne. Ja, also ich finde, okay. Es gibt Leute, die muss man totschweigen und verstehen. Es gibt Leute wie Julian Reichelt und die kann man nicht totschweigen, sondern da muss man sagen, dass die verantwortungslose, bösartige Kreaturen sind. So. Muss man das sagen, du oder ich oder wir beide? Wir beide unisono. Ich muss das auch sagen, das finde ich ein bisschen übergriffig von dir. Also gerade wo ich immer versuche, mich auch mal in eine Frau reinzuversetzen und zu sagen, wenn ich jetzt unter diesem Avenidas-Gedicht herginge, würde ich sagen, was ist das für ein verblasener Schrott? Also es ist ja, wenn es Malerei wäre, wäre es weniger als ein Aquarell, ne? Das wäre so ein bisschen Kohlestaub übers Papier gehustet. Und wer das mag, wer das, diese Extremsachtheit, diese Agro-Undeutlichkeit. Konkrete Poesie. Ist überhaupt nicht konkret. Also ich versetze mich, wenn ich mich jetzt, wie du forderst, walk a mile in my shoes, wie wir alten Soul-Neger sagen, oh, jetzt habe ich auch noch Soul-Neger. Das war auch ein Thema bei Dennis Yücel. Da hat er mal einen Kongress bei der Taz moderiert und im Publikum, und er hat immer gesagt, ich werde jetzt gleich das N-Wort sagen. Und dann rastet das Publikum schon aus. War ein schöner, bunter Abend. Dann denke ich mir, soll ich jetzt wirklich die hier angelegte Sensibilität aus feministischer Sicht, aus maskulinistischer Sicht entwickeln und dagegen klotzen? Also das passiert ja, wenn ich walk a mile in my shoes mache. Wovon soll ich in meinem Chromosomensatz eher so männlich alles angegriffen fühlen? Davon, dass Frauen nett zu mir sind, wenn ich einen Anzug trage und mich nicht angucken, wenn ich den nicht trage. Nee, darauf, dass Frauen auf mein dickes Auto reagieren. Wie sexistisch ist das? Also soll ich so blöde jetzt auch noch werden? Was du machst, ist dieses klassische Journalistending, he says, she says. Du versuchst es auszugleichen. So wie Donald Trump macht 5000 schlimme Dinge und auf der anderen Seite muss man aber immer wieder sagen, but her E-Mails, Hillary Clinton, dafür, und E-Mails. Dafür musste ich gar nicht erst Journalist werden. Nö, das. oder der menschliche versucht das auszugleichen, immer zu sagen, so, das ist die eine Seite, das ist die andere Seite. Mhm. Das ist wie in den USA werden viele schwarze Menschen von Polizisten erschossen und irgendwann fangen die Leute an, T-Shirts zu tragen, auf denen steht Black Lives Matter. Mhm. Und dann sagen irgendwann die Weißen, ja, aber es zählen doch alle Leben. Eigentlich müsste da stehen All Lives Matter. Und du sagst, oder ich sage, ja. Hey, All Lives Matter finde ich gut. Ja, aber pass auf. Natürlich ist das der richtige Gedanke. Natürlich ist es zu sagen, alle sind gleichberechtigt und sowas. Aber das negiert ja die Wahrheit. Das negiert ja die Wirklichkeit. Weil was du machst, ist, du setzt einen Nullpunkt an einer Stelle, wo kein Nullpunkt ist. Damit vergisst du ja die tatsächliche Geschichte, nämlich das überwiegend Schwarze erschossen werden von der Polizei. Damit vergisst du 2000 Jahre Patriarchat. Ich bin aber gar nicht 2000 Jahre alt. Ja, aber mit dem gleichen Argument könntest du jetzt sagen, ach, Nazi-Zeit hier. Kuttner hat neulich bei Somunjo gesagt, es gibt da überhaupt keine, es darf bitte keine Debatte darüber geben, dass das Frauenwahlrecht erfochen muss, das Aktive wie das Passive, dass Frauen voller Zugang zur Arbeitswelt und zur Bildungswelt gewährt werden muss und dass es erkämpft werden muss und dass dieser Kampf andauert. Aber ihn interessiert wirklich nicht so sehr die Quote in DAX-Unternehmen, weil es ihm scheißegal ist, wer jetzt Giftgas oder Panzer herstellt, ob das ein Mann oder eine Frau macht. Er will eine Quote am Schleckerregal, an der Supermarktkasse. So, das ist mein Punkt. Und da bin ich auch bereit, über alle Verdienste und Errungenschaften der Frauenbewegung zu würdigen. Aber ich bin nicht bereit, zu sagen, es gibt ein Opfergeschlecht und ein Tätergeschlecht. Weil ich bin ein Individuum. Und in meinem Leben, ich komme aus einer matriarchalisch geprägten Familie. Also ich habe immer gedacht, meine Mutter las Courage, meine Schwester las Emma. Mein Vater kam nach Hause und musste sein nicht gegessenes Pausenbrot zu Ende essen, sonst gab es nichts Frisches. Und ich habe gedacht, wenn das, was da in der Emma und in der Courage steht, sich durchsetzt, dann ist die ganze Welt so wie bei uns zu Hause. War auch nicht leicht. So. Freunde der Volksmusik. Was haben wir noch auf dem Zettel? Die US-Botschaft in Jerusalem, Österreich. Müssen wir über Österreich reden? Nein. Sebastian Kurz. Ach. Was hast du mit 31 gemacht? Mit 31 habe ich im Fernsehen moderiert. Das war meine Hauptbeschäftigung. Und meinen einjährigen Sohn geschlechterneutral erzogen. Ich habe mit 31 für die Sendung Popstars gemeinsam mit Bibi von Bibis Beauty Palace Backstage-Videos produziert. Wir können jetzt alle darüber abstimmen lassen, ob das besser oder weniger schlimm ist, was wir gemacht haben als Sebastian Kurz, nämlich mit einer, rechtspopulistischen Partei zu koalieren. Also gut, dann haben wir nochmal kurz abgehandelt. Alexander Dobrindt wollte eine bürgerliche Revolution zwischendurch. Ja, das war so ein Besinnungsaufsatz, wo alles mal drin stand, mit dem er nochmal bewiesen hat, dass er als Verkehrsminister, Stichwort Dieselgate, Stichwort Volkswagen, Stichwort marode Autobahnbrücken, Stichwort Unterversorgung der Deutschen Bundesbahn, Stichwort Mautkatastrophe, komplett überfordert war. Stichwort Digitalisierung, was er auch noch angeheftet gekriegt hat. Ja, und Bau gehört ja auch zum Verkehrsministerium. Stichwort Mietprobleme, ja. Kein sozialer Wohnungsbau. Komplett versagt hat. Deswegen und auch er den Posten als behalten darf. Christlich-sozialer Theoretiker, jetzt ist er ja Landesgruppenchef, auch dann noch gleich nochmal komplett hinterher versagt. Also Leute, die in der Praxis nichts auf die Strecke bringen, hinterher gründen sie ein Beratungsbüro und da geht man dann besser auch nicht hin. Okay, warst du beim Fernsehpreis? Nein, ich saß in einem Gespräch, ich war empört, weil wir dieses Jahr wirklich fast alle Produktionen, die mein Unternehmen herstellt, von den Sendern in den Wettbewerb gegeben worden waren und wir exakt keine Nominierung bekamen. Und ich mir dachte, 3,5 Stunden herumsitzen bei diesem langweiligen brauche ich gar nicht. Und aus der Verleihung erreichte mich dann der Anruf, dass wir dann den Fernsehpreis gewonnen hatten. Und dann mussten die ohne mich saufen. Jetzt weil musst du aber auch nochmal hier namentlich. Der wunderbare Luis Klamroth hat für Klamroths Konter bei NTV den Förderpreis bekommen. Unverschämterweise erstens nicht nominiert, sodass ich es nicht vorher rechtzeitig wissen konnte. Zweitens dotiert, sodass er sich jetzt auch noch die Kohle einsteckt. Und die Sendung können wir sehr empfehlen. Dann hatten wir noch die Raketen. Das fand ich toll. Hast du das gesehen? Elon Musk oder was? Ja. Ach so, ja. Ein Tesla im Weltall? Ja. Elon Musk möchte langfristig den Mars besiedeln mit einer Population, das ist schon ausgerechnet und publiziert, von 300 bis 600 Menschen. Wenn du als Hominide eine Reise zum Mars antrittst, bist du unterwegs, weil du aus dem Kernschatten der Erde trittst, der Raumstrahlung ausgesetzt. Das heißt, du kommst definitiv krebskrank auf dem Mars an und wirst da dann noch kurz im Zuge einer Aktion Lebensborn jetzt aber auf Net da rumvögeln müssen, um eine neue Generation von Marsbewohnern in Gang zu setzen. Das ist die eigentliche Aufgabe der ersten Mission. Und die sollen sich dann sukzessive den Umweltbedingungen auf dem Mars anpassen, sprich am Ende des Weges im günstigsten Verlauf dessen, was Elon Musk sich da ausgedacht hat, ist etwas anderes übrig als ein Homo sapiens, vielleicht ein Homo marsiens. Und ich habe mir mein Überleben anders vorgestellt und überlege mir, ob man die ganze Kohle nicht in den Erhalt der Erde stecken könnte, statt sich so an Nazi-Bullshit auszudenken. Ja, damit hätten wir meine Raketeneuphorie auch gebremst. Ja. Andererseits sind Raketen ja nur auch wirklich die denkbar größten Phallusobjekte. Ja, und da sag mir jetzt mal, wie sähe denn Pyrotechnik für Frauen aus? So Goldregen und diese Spinning Wheels, Catherine Wheels heißen sie. Rund dreht sich, sprüht Funken. Schön. Übrigens, ich möchte zu meiner politischen Mission machen, das Verbot von privaten Feuerwerken. Weil? An Silvester. Ja. Weil scheißgefährlich. Also ernsthaft, du gibst Sprengstoff in die Hände von Betrunkenen. Ja. Umweltschutz, also erstens was an Müll direkt in den Straßen rumliegt. Ganz schrecklich. Katastrophe. Mhm. 17% der jährlichen Feinstaubbelastung in einer Nacht. Echt? Ja. Auch das wusste ich nicht. Das ist nicht richtig. Das finde ich nicht schön. Das alles, und es ist ja noch nicht mal, es ist ja noch nicht mal schön oder sowas. Also, ne? Ich fand's schön. Ja, natürlich. Ich fahre mal in Dortmund, Berg hoch, Blickstraße, dann liegt das ganze Dortmund vor dir und peng, peng, 2 Stunden lang. Wo haben die Kohle her? Nächsten Morgen stehen sie wieder beim Arbeitsamt. Das ist tatsächlich, also Feuerwehr gucken, ich bin dafür, dass die Städte das organisieren, so wie es in Niederlanden in manchen Städten schon gemacht wird, wie es in London. Ach, der Staat soll es richten. Wie findet dein Sohn denn Feuerwerk? Ich habe versucht, ihn zu wecken, um kurz nach Mitternacht, und er hat gesagt, ich will weiter schlafen. Er ist noch nicht so weit, aber wir haben am nächsten Tag Wunderkerzen angezündet abends. Ja, das ist natürlich eine hohe Feinstaubbelastung, das sehe ich kritisch. Okay, kommen wir nun zu Es war nicht alles schlecht. Friedrich, irgendwas Nettes erlebt? Oh Gott. Ich weiß, die Frage kommt immer so völlig unvorbereitet. Wir machen sie seit einem Jahr. Ich habe im Zuge meiner Grippe Rekonvaleszenz einmal 11 und einmal 12 Stunden geschlafen am Stück. Das war so geil. Das hast du noch vor dir. Du bist ja noch auf den letzten Metern. Ich habe aber auch ähnliche Stundenlängen abgerissen, ja. Boah, super. Schlafen ist auch mein neues Hobby, glaube ich. Oh, so schön. Ja. Und abends solitär auf dem Handy spielen, bis man einschläft, finde ich auch schön. Voll schön. Deine Frau hat in der letzten Sendung, ich möchte immer Sendung, ich bin Podcast. Ja, sie merken das, ich bin so medial konservativ. Deine Frau hat im letzten Podcast die Amazon-Serie Fleabag empfohlen. Mhm. Ich möchte mich diese Woche anschließen mit One Mississippi. Mhm. Laut Amazon gleiche Zielgruppe. Es geht in diesem Fall um eine Frau, Radiomoderatorin, die gerade eine Brustkrebserkrankung und noch eine schwere Erkrankung überstanden hat und jetzt in ihre Heimatstadt fährt, weil ihre Mutter gestorben ist. Hm. Sagt man erstmal, ist jetzt alles eher so Downer? Ja. Vor allen Dingen, weil sie dann auch noch erzählt, dass sie als Kind missbraucht wurde und alles. Hoppla. Ist aber eine Comedy-Serie oder Dramedy oder also die Hauptdarstellerin und Autorin, Produzentin ist Tig Notaro, ein Stand-Up-Comedian. Comedienne und halb autobiografisch ungefähr, so diese Serie, basiert auch auf einem Bühnenprogramm, was sie hatte. Und diese Serie ist aber so toll. Also erstens ist sie in für mich konsumierbarer Größe, weil es gibt bisher 2 Staffeln, A6 Folgen, A25 Minuten. Das heißt, man kann die ganze Serie an einem Nachmittag weggucken zur Not. Und sie ist so toll und so warmherzig, so überraschend. Ich bin so ein großer Feind von Cringe-Comedy. Mhm. Also so dieses, wo man da sitzt und denkt, oh, ist das unangenehm, was diese Menschen da machen. Kann ich gar nicht deswegen. Also Stromberg gucken ist für mich das Schlimmste und sowas. Und es gibt da immer wieder Szenen, wo man so denkt, oh, das wird jetzt aber ganz. Und dann wird das auf so eine tolle Art aufgelöst und sowas. Und die 2. Staffel ist noch besser als die 1. Und ich möchte an dieser Stelle also wirklich jedem ans Herz legen, One Mississippi. Ich war jetzt gerade am Bett und habe meinen aktuellen Kulturtipp geholt. Da handelt es sich um die im August letzten Jahres erschienene Autobiografie von Karl Bartos, eigentlich Karl-Heinz Bartosch, dem Perkussionisten im klassischen Line-Up von Kraftwerk. Das Werk heißt Der Klang der Maschine. Er erzählt sein Leben, was sehr eindrucksvoll ist, was einen interessanten, bezaubernden Menschen kennenlernen lässt. Und ein zusätzlicher Vorzug, wenn man sich ein bisschen für elektronische Musik interessiert, dass er im Grunde die Entstehungsgeschichte aller bedeutenden, auch mancher unbedeutenden Stücke mit den Referenzen, mit was hat uns damals inspiriert oder so, einzelkapitelweise erzählt, sodass du hast immer das Buch aufgeschlagen, ich habe es dann das Mobiltelefon daneben und suche mir bei YouTube nochmal den Track und höre die Stücke alle komplett neu, weil ich jetzt verstehe, ach, da hatten sie jetzt meinetwegen dieses Riff her oder deswegen haben sie hier und dann sind sie nochmal in die Disco gefahren, haben den DJ gebeten, den roh gemischten Track aufzulegen, weil sie dachten, da kann man nicht zu tanzen, da müssen wir nochmal was an der Perkussion machen. So grandios, also man hört all diese Kraftwerksachen neu und man hört die komplette Musik der späten 70er, 80er Jahre neu. Grandioses Buch und finde ein sehr sympathischer Mensch, der einem aus diesem Buch entgegentritt. Karl Bartos, Der Klang der Maschine, Autobiografie, erschienen bei Eichborn. Wir können so positiv sein. Ja. Wenn man uns nicht mit Weltpolitik belästigt. Natürlich. So, wir müssen dann aber auch die Begeisterung wieder ein bisschen herunterfahren, denn es gilt, einige Menschen zu betrauern. Der schon angesprochene Thomas Leif. Du hast auch mit ihm zusammengearbeitet. Ja, und ich habe mich dann, also nachdem ja alle erschrocken waren, erkundigt und war einfach Ende letzten Jahres wohl für Kollegen im Sender, die wussten, er ist nicht da. Aber das, was dann kam, hat, dass er so plötzlich gestorben ist, keiner erwartet, keiner wusste Näheres. 58, auch kein Alter. Muss ich gerade sagen. France Gall. Komisch, dass man immer Ella Ella denkt, dabei ist da eine Riesenkarriere davor, ne? Ja, und also obwohl Ella Ella natürlich wirklich so in meiner Kindheit war und das erste Lieblingslied meiner kleinen Schwester war, wo mein Papa dann wirklich Single kaufen musste und sowas alles, ist für mich aber dann quasi so rückwirkend mit der ganzen Historie und sowas, ist sie für mich natürlich die Eurovisionssiegerin von 1965, glaube ich, mit Ich kann kein Französisch. Auf Deutsch heißt der Song Das war eine schöne Party, France Gall. Es hat schon ein bisschen bei den Bands reingerechnet, ja, ne? Fast Eddie von Motorhead, Dolores O'Riordan, wie wir, ach, die O'Riordan, sagen die Iren. Die Amerikaner haben O'Riordan gesagt. O'Riordan, ne? O'Riordan. Von den Cranberries, 46 auch. Mark Smith von The Fall. Ja. Und Ingvar Kamprad von The IKEA. Ja. Ja. Auch wieder Ingvar Kamprad, einer dieser Fälle, Deutschland übt Comedy auf Twitter. Ja. Wie viele Milliardenwitze mit Inbusschlüsseln und fehlenden Teilen kann man machen? Lebst du noch, oder? Ja. Hm. Und dann Paul Bocuse. Und nochmal die ganze Reihe mit den Löffeln. Ich wollte der Erste sein, als ich dir das WhatsApp schrieb. Bocuse hat den Löffel abgegeben. Ja, lief gut. Ja. In die sowieso vorherrschende Tragik beim VfL Bochum knallte dann noch die Nachricht, dass Trainerlegende Rolf Schafstall verstorben war mit 80. Mhm. Und dann Rolf Zacher. Irgendwie ist Rolf der neue Roger. Ja, irgendwie rollt es sich ein bisschen ein, ne? Wollen wir es nicht hoffen. Rolf Zacher für mich natürlich vor allem Rolf. Die 5-stelligen Postleitzahlen. Okay. Für mich immer willkommen wegen der Gookies. Es gab einen Film, in dem Rolf Zacher mitspielte, wo er einen Betrüger spielte, der den Leuten ansatzlos Löcher in die Haustür bohrte und behauptete, wir bringen die neuen Gookies an, diese Linsen, und ich mache schon mal die Löcher und die Kollegen mit dem Gookie kommen morgen, geben sie mir schon mal 100 Mark. Sehr schöner Film, spielt in Berlin, Kreuzberg, 80er Jahre. Und dann gestern noch die Nachricht, Morgan Tsvangirai, der Oppositionsführer in Simbabwe. Hm. Der im Alter von 65 Jahren, also jetzt, wo Dings, wie heißt der? Zuma? Mugabe. Ah, Robert. Jetzt wo Mugabe weg ist, stirbt auch der Oppositionsführer. Wenn erst alle Rogers sterben und dann alle Rolls, finde ich das männerfeindlich. Gibt halt einfach mehr Frauen, ne? Überleben. Behaupte ich jetzt. Überleben, einfach. Ja, ist ja meine These. So. Wir wollen ja nicht zu viel verraten, aber wir fahren jetzt mal zum Stadttheater Dortmund, wo wir mit einem sehr aufgeschlossenen Dramaturgen, Herrn Seyer, über Dinge reden. Ja, mehr dazu später. Mehr habe ich nicht gesagt. An dieser oder anderer Stelle. Die Shownotes findet ihr wie immer auf coffeeandtv.de, also die ganzen Artikel, die wir vorhin gedroppt haben, hier so das Lesenswerte bei Stern.de, das ist halt wirklich, und das Interview mit Sebastian Schipper und sowas, alles verlinkt dann auf coffeeandtv.de. Wir freuen uns über Bewertungen bei iTunes. Okay. Ja, Däumchen hoch und sowas, 5 Sterne und Däumchen sowas. Däumchen wären Träumchen, ich bin euer LeFloid, Bussi. Gerne wieder. Und in Social Media sind wir auch aktiv, aber ich eigentlich gegen meinen Willen, denn ich möchte ich möchte das alles nicht mehr. Nee, man muss jetzt, glaube ich, auch bei Pinterest sein oder, ich glaube, Instagram. Facebook ist nur noch Friedhof. Ja, aber natürlich kann man das auch alles ganz nervig finden, irgendwie, dass Leute dann ihr Mittagessen und sowas und wo. Aber Instagram hat halt dann wenigstens, meistens ist es halt so ein Ausbund an Positivität, so hey, das habe ich heute Schönes gemacht, gesehen, die Welt ist gut. Und es ist nicht so dieses, oh mein Gott, ist das alles scheiße hier und auch noch die AfD bei Twitter und Facebook. Gut, da hast du die Stimmung wieder hochgebracht. Lucky, es war sehr schön mit dir. Dann sagen wir für heute tschüss. Wir kommen irgendwann wieder. Ne, Mane Jod, ich faste seit jetzt, aber Mane Jod. Ja. Fastest du? Faste Seatbelt. Exakt, das wollte ich auch. Hola. Komm, Leute, habt ihr nichts zu tun. Es wird jetzt nicht mehr besser. Lucky und Fried. Eine Produktion von Lukas Heinzer und Friedrich Küppersbusch.